Jan Delay mit Straße, 8.16 Uhr, Deutschlandradio Kultur am Mittwochmorgen. 1972 drehte der Hollywood-Komiker Jerry Lewis in Schweden einen Film mit dem Titel The Day the Clown Cried, die Geschichte eines deutschen Clowns in einem KZ. Der Film kam aber nie in die Kinos. Gerüchte, Mythen und Legenden ranken sich sowohl um den Dreh, aber auch um die Frage, warum er verschwand und warum sich Jerry Lewis nie zu diesem Film und den Vorgängen geäußert hat. Der mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete NDR-Filmemacher Erik Friedler hat jetzt eine Dokumentation über diesen Film, über das ganze Projekt, über einen der geheimnisvollsten verschwundenen Filme der Kinogeschichte gedreht. Der Clown heißt diese Dokumentation, die heute Abend um 22.45 Uhr im ARD-Fernsehen zu sehen ist und über die wir jetzt mit unserem Kritiker Hartwig Tegeler reden wollen. Herr Tegeler, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Reden wir natürlich nicht, das können wir nicht, aber hören wir zuerst Jerry Lewis, der selber ja durchaus was gesagt hat zur Geschichte dieses Films. Ich glaubte, etwas Schreckliches getan zu haben. Und plötzlich schien alles schrecklich. Dieser Film wird mich bis an das Ende meiner Tage verfolgen. Ein Regisseur, der auch die Hauptrolle in einem Film spielt, der dann verschwindet, erklärt sein Scheitern und schweigt anschließend jahrzehntelang. Herr Tegeler, das ist schon was ziemlich Ungewöhnliches, oder? Ja, das ist sehr ungewöhnlich und vor allen Dingen bei diesem Thema. Sie haben es ja eben schon angedeutet, The Day the Clown Cried, war ja der Versuch, den Holocaust und die Komik in einer Tragikomödie zusammenzubringen. Und man darf eben nicht vergessen, wir schreiben das Jahr 1972, das war eben zwei Jahrzehnte, bevor Roberto Benigni das mit seinem Oscar-prämierten Film Das Leben ist schön, ja, wie sowohl Publikum als auch Kritik meinten, gelungen ist. Also 72, The Day the Clown Cried, Sie haben es auch angedeutet, ein deutscher Clown kommt ins KZ und hat dort irgendwann die Aufgabe, die jüdischen Kinder mit seinen Späßen sozusagen ruhig zu stellen und dann zu den Gaskammern zu geleiten. Und am Ende geht er selbst mit in den Tod. Also wie gesagt, ein großes Thema, ein großer Wurf. Und Menschen aus dem Umfeld von Jerry Lewis sagten damals auch mit einem gewissen Stirnrunzeln, das war eine Geschichte, das war ein Film, mit dem er natürlich auch nach dem Oscar ein wenig schielte. Und dann eben kurz vor Ende der Dreharbeiten, die in Schweden stattfanden, teils in Frankreich, teils in Schweden, brach die Finanzierung zusammen und Jerry Lewis verschwand einfach in die USA. Der Film kam nie ins Kino, Jerry Lewis zeigte ihn nie, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und wenn man ihn in einem Interview darauf ansprach, dann schmiss er entweder den Interviewer raus oder er machte, wie eben gehört, ganz kurze lakonische Bemerkungen. Was aber eigentlich dieses Scheitern war, das war bis jetzt niemandem klar. Wird es denn klar in dieser Dokumentation, ist eine Frage von mir, aber vor allem geht mir natürlich jetzt etwas durch den Kopf. Sie machen das alles so spannend. Sieht man irgendetwas aus diesem Film, den ganzen ja sicherlich nicht, heute Abend im Fernsehen? Man sieht etwas aus dem Film, das ist das Besondere an dieser Dokumentation. Zwei Sachen sind da ganz, ganz spannend. Das eine ist, Erik Friedler hat Rohmaterial gefunden dieses Films, also nicht synchronisiertes Material, was er vorführt. Und das zweite ist, dass er nun endlich das lange Interview führen konnte, das Jerry Lewis über all die Jahre, all die Jahrzehnte ja konkret gesagt, verweigert hat. Und da bekommt man schon einen Eindruck davon, einen Eindruck, wie gesagt, den Film hat niemand von uns gesehen, auch Erik Friedler übrigens nicht, man bekommt einen Eindruck, wie dieser Film gewesen wäre und das ist durchaus, hat eine gewisse Zwiespältigkeit, wie ich finde. Die liegt worin? Also meinen Sie jetzt die Ausschnitte haben die Zwiespältigkeit oder dieses Gegeneinanderstellen, Interviews und Ausschnitte? Nein, es sind die Ausschnitte. Also es ist so, damals wurde ihm vorgeworfen, es gab einen Menschen, der den Film gesehen hatte, einen Rohschnitt dieses Films gesehen hatte aus dem Umfeld von Jerry Lewis. Der hat dann irgendwann gesagt, das sei doch wirklich ein wenig zu viel Pathos. Und dass dieses Hollywoodeske, sage ich mal, dieses Pathos, diese Tränenrührigkeit, dass die in diesen Film hineingekommen ist. Den Eindruck kann man haben, wenn man dieses Rohmaterial sieht. Und in diesen Interviewpassagen, die Erik Friedler vorführt in seinem langen, übrigens fast zwei Stunden langen Dokumentation, da ist es so, dass Jerry Lewis sagt, er sei angesichts der Wucht dieses Themas, Holocaust, industrielle Vernichtung der Juden, sei er gescheitert, er sei mehrmals zusammengebrochen. Und wenn man so gewisse Bemerkungen von Jerry Lewis, zum Beispiel flapsige Bemerkungen über seinen ehemaligen technischen Berater, einen SS-Mann, der direkt an den Vernichtungen der Juden, an den Vergasungen beteiligt war, und Jerry Lewis kommentiert das nur, naja, der ist nur seinen Befehlen gefolgt, da verschluckt man denn etwas und bekommt schon den Eindruck, dass also eine gewisse Naivität und eine Überforderung von Jerry Lewis, die er selber dann eben kommentiert mit dem Satz, ich bin gescheitert, mir ist dieser Film aus den Händen gelaufen oder geglitten, dass daran schon was dran gewesen sein könnte. Kann man dann wirklich sagen, als Fazit zu diesem Projekt, er ist tatsächlich gescheitert, das erkennt man auch in dieser Dokumentation, aber das Positive ist, er hat es offenbar dann relativ bald auch selbst gemerkt, Jerry Lewis. Genau das ist der Punkt. Also er ist gescheitert, da gibt es eigentlich keinen Zweifel dran, wenn man ihn selber ernst nimmt. Und der andere Punkt ist der, dass ein Künstler wie Jerry Lewis das zugibt, das hat eine Größe und ich finde, dass das in dieser Dokumentation sehr eindrucksvoll vermittelt wird und da werden die anderthalb Stunden, knapp zwei Stunden Dokumentationsfilmzeit dann doch sehenswert. Herzlichen Dank. Hartwig Tegeler war das über, ja nun muss man fast beides sein, einerseits den Film, den wir alle niemals sehen werden, den Film The Day the Clown Cried von Jerry Lewis, den Lewis 1972 gedreht hat, und über das, was wir alle sehen können, wenn wir heute Abend wollen, Ausschnitte aus dem Film und ausführliche Interviews dazu in der Dokumentation von Erik Friedler, die heißt Der Clown, läuft heute Abend um 22.45 Uhr im ARD-Fernsehen und man kann sie danach natürlich wie immer auch im Internet in der ARD Bibliothek, in der ARD-Videothek sehen und Informationen dazu auch bei uns unter deutschlandradiokultur.de. Um 8 Uhr und gleich 23 jetzt ein musikalischer Klassiker, den wir alle schon mal gehört haben. Da kann man nicht nur Ausschnitte spielen, da muss man alles spielen von den Stones. Under My Thumb.